Fange ich mal an. Ich glaube, es ist eine relativ weitgehende Frage oder eine Anmerkung, ich weiß es nicht genau, zu diesem Punkt mit dem durch die Abstraktion von der Aufklärung den Sprung ins Niemandsland, also diesen Punkt. Darum geht es, und da ist mir nicht klar, in welcher Reihenfolge zu der am besten dargestellten Theorie oder wie du dir das Verhältnis denkst, oder ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit noch Theorie machen kann. Also tatsächlich jetzt nicht Kritik, sondern Theorie. Mir ist nicht klar, wie du dir denkst, wenn man diese Abstraktion macht. Und du hast so eine Formulierung gewählt, man muss da nicht nur erkenntnistheoretisch drüber hinausgehen, sondern auch praktisch. Und da wäre ja die übliche Adorno-Variante, das in Gegensatz zu setzen. Also das wäre ja erstmal, solange das mit der Praxis alles nichts bringt und die verstellt ist und so weiter, braucht man erstmal die Erkenntnistheorie. Und zwar im gewissen Sinne wieder. Also man muss im 20. Jahrhundert etwas, was das Bürgertum vorher selbst betrieben hat, nochmal selbst wiederholen, um überhaupt dann für die kritische Theorie Inhalte haben, weil die gesellschaftlichen Erscheinungen ja im Dialektik der Aufklärungsprozess selbst sich nochmal mystifiziert haben. Das heißt, man findet bei den Aufklärungstheoretikern die in Tüdelchen richtigeren Kategorien oder auch gerne widerspruchsvolleren, nicht Theorien, sondern Kategorien, und an denen haben wir es ja abzuarbeiten. Und das ist ja immer das, worauf man immer wieder hinaus muss. Und mir ist nicht klar, ob du das mit dem Sprung ins Niemandsland nur in Bezug auf die Abspaltung meinst, also da, wo das Begriffslose aufhört oder sowas, oder ob du meinst, das ist etwas, was unsere gesamte Theoriebildung betreffen muss. Und wenn es das ist, also nicht durch durch den abgespaltenen Gegenstand vermittelt ist, dann ist meine Frage, wie denkst du dann, kommen wir zu dem Inhalt unserer Formkritik, wenn wir alles nicht mehr annehmen können, was andere Leute produzieren? Also du machst das in deinem Vortrag ja selbst, du sagst ja immer, Becker-Schmidt macht das Problem so und so und so und so und so und so, aber mir ist nicht deutlich geworden, was du von denen tatsächlich übernehmen willst, außer bestimmte Stoßrichtungen der Kritik, also keine Mütterlichkeitstheorie und so weiter, das ist klar. Aber stellst du dir vor, was der Gegenstand unserer Kritik sein soll? Oder muss es eine Forschung geben, die das sich alles selbst erarbeitet? Ja, das ist im Prinzip die Frage. Also, ob ich das jetzt richtig kapiert habe, das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht gesagt, irgendwie, dass die Spannung auszuhalten ist, dass einerseits natürlich auch die Wertabspaltungskritik ist ja nicht was Irrationales. Die bedient sich ja selber irgendwo der Rationalität. Das geht ja gar nicht anders. Und es ist auch notwendig in so einer komplexen Welt, wie man es heute haben kannst, irgendwie nicht. Dann würdest du ja wirklich dann ins reaktionäre Blatt unmittelbar fallen. Also insofern irgendwie sag ich das ja. Bloß sag ich, was den Inhalt angeht, dass ich gleichzeitig sehen muss, das sind historisch beschränkte Denkformen, diese Rationalität. Und wie das dann aussieht in einer nicht wahrförmigen Gesellschaft, in einer nicht patriarchalen Gesellschaft, das wissen wir nicht. Und insofern geht es nicht darum, einfach unmittelbar eben so Rationalität zu verteidigen, Menschenrechte auch zu verteidigen in dem Zusammenhang oder überhaupt irgendwo so, wie das die Antideutschen machen oder auch viele Feministinnen. Zum Beispiel habe ich ja mal irgendwie die Gudrun Axel, die Knapp, einmal in einem Vortrag erlebt. Da hat sie dann über die Irigaray gesprochen und hat dann gesagt, ja, und die stellt die Aufklärung in Frage. Und da geht es dann schon ins Eingemachte. Also das war so kritisch gemeint. Ne? Und ich denke, wir müssen das schon in Betracht ziehen, also so oder nicht, das gehört zu unserem Inhalt selber, dass wir so habe ich ja auch mit der Bezugnahme auf den Stuart Hall immer mit seinen Rassismusanalysen und so, dass wir dann nicht einfach sagen können, auch selbst wenn wir uns dieses Mittel sozusagen bedienen, naja, aber die Aufklärung ist hochzuhalten. Und da bin ich ja nicht mehr für Dialektik der Aufklärung in dem Sinn, sondern selbst noch ein Rekurs auf die Aufklärung, beziehungsweise das sich ihrer bedienen, also bestimmter Mittel, muss sozusagen das immer reflektieren, dass sie selber nicht positiv einfach so als Grundlage genommen werden kann. Das ist natürlich ein großer Unterschied zum Beispiel zu den Antideutschen oder sowas. Ne? Gibt ja auch eine Menge, nicht nur zu den Antideutschen, es gibt ja zum Beispiel auch im akademischen Betrieb gibt es ja dann auch so Ansichten, zum Beispiel von diesem Stefan Müller-Dohm, kann ich mich noch erinnern, der da über den Adorno was geschrieben hat, der sagt, naja, also der Adorno irgendwie so mit seiner negativen Dialektik und so irgendwie, mein Gott, das ist ja, das, mit der kann man doch nicht arbeiten. Und irgendwie, das muss man irgendwie so richtig schön rational und rational, da meint er natürlich irgendwie in so einem, würde ich sagen, jetzt formal logischen Sinne irgendwie begründen oder so. Ne? Ansonsten hat es gedacht, man mit sowas kann man da nicht arbeiten oder so. Und da würde ich halt jetzt schon sagen, also sowas würde ich halt von vornherein nicht mitmachen. Deswegen habe ich auch so dieses Dietrich Behrens Zitat mit reingebracht, also wo es so um diese Dialektik von Subjekt und Objekt geht und wo das irgendwie nicht so ist, dass du dich als Dialektiker oder als Dialektikerin hinstellen kannst, so ich und die Welt, sondern irgendwie, dass du natürlich schon immer irgendwie in die Analyse selber irgendwie dich mitreflektieren musst und einbezogen bist. Und dass das nicht eine äußerliche Methode ist, in dem Sinn, dass ich sagen kann, das wende ich jetzt an. Also das wäre irgendwie im Grunde eine positivistische Herangehensweise. Ne? Und ja, also jetzt weiß ich nicht, ob ich dir das, also und an der Spannung musst du halt dann sein. Du musst irgendwie sehen, Aufklärung irgendwie, das ist irgendwie was durch und durch Immanentes, trotzdem kann ich da aber nicht einfach rausspringen. Und diese Spannung ist für mich auszuhalten und das ist für mich dann dieses Niemandsland. Also wo ich nicht unmittelbar jetzt sagen kann, ich rekurriere da auf die Aufklärung und auf die Prinzipien und dann habe ich das. Sondern das ist eben ja paradox, notwendig paradox. Und mit der Becker-Schmidt wollte ich jetzt auch noch sagen, was ich von denen übernehme. Also ich meine, das mit der Kritik des Müllerlichen und so, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die Becker-Schmidt dazu. Ich meine, das hat uns schon die Simone de Beauvoir gebracht und so. Also das ist irgendwie wirklich, also, und, also ich würde eher, was ich von denen übernehmen würde, das ist eigentlich eher so ihre empirischen Sachen. Also so das mit der doppelten Vergesellschaftung und so, was sie da irgendwie rausgefunden haben. Ne? Also wo sie dann halt einfach widersprochen haben, so Ende der 70er Jahre war das, glaube ich, schon halt so irgendwelchen Vorstellungen, die halt immer noch davon ausgegangen sind, dass Frauen nur Hausfrauen sind oder so, wo die halt mit Industriearbeiterinnen dann Untersuchungen gemacht haben und da halt zu was anderem gekommen sind. Also auch dazu, dass Frauen das gar nicht wollten, bloß also irgendwo so in der Femme Family festgebunden zu sein. Bloß das Problem bei Becker-Schmidt ist dann halt, dass die sagt, naja, das ist für sie dann sozusagen eine gute Empirie und Frauen sind für sie dann schon fast in diesem Wollen, ne, in dieser Widersprüchlichkeit, dann schon fast das Nicht-Identische. Und das ist eben so das Problem, weil irgendwo, das ist idiotisch, da macht man sich zur eierlegenden Wollmilchsau. Und wie das heute ausschaut, das sehen wir ja. Also, naja. Ja, du hast was zum Poststrukturalismus gesagt und gemeint, dass trotz der Kritik, die dieser ganze Poststrukturalismus am Aufklärungssubjekt hat, er trotzdem gewisse Denkformen, gewisse Formen dieses Subjekt übernimmt. An was denkst du da? An den Universalanspruch der Dekonstruktion, an den universellen Anspruch? Oder was wären die Kriterien, wo du sagst sozusagen, da bleibt trotz des Anspruchs, das Aufklärungssubjekt zu destruieren, dieser Dekonstruktivismus trotzdem innerhalb dieser Subjektform? Ja, das denke ich zum Beispiel, das ist vielleicht, es ist natürlich auch rechtlich formuliert, das ganze Referat. Aber da habe ich jetzt erst einmal eigentlich versucht, das am Althusser so festzumachen. Ne? Weil der Althusser, das sagt ja dann der Frieda O'Wolf auch, ne? Ja, die Frauenbewegung irgendwie, die kritisiert jetzt nicht mehr, ist nicht mehr theoriefeindlich und so weiter und so fort, oder propagiert einen theoretischen Nihilismus, sondern irgendwie so da kommt er ja dann auch mit dieser Überdetermination, der Frieder O'Wolf, also mit dem Althusser, wo er dann halt irgendwo sagt, ja, da können wir dann halt irgendwie Rasse, Klasse, Geschlecht und so weiter, können wir dann auf der Grundlage ja auch relational zueinander in Beziehung setzen, ne? Und in der Art und Weise das dann wissenschaftlich exakter sozusagen bestimmen oder überhaupt wissenschaftlich. Und das Problem aber bei dem Althusser ist ja irgendwie so auch, dass auf der einen Seite hat er ja das Subjekt und dieses humanistische Subjekt dann auch gerade, also so in Frontstellung zum Sartre, ja eben gerade negiert, ja, und irgendwie gerade zu lächerlich gemacht. Und im Grunde genommen ist es dann aber halt so, dass er das einerseits dann in der Struktur total verschwindet, ne? Also so in seiner subjektlosen Struktur, da hat der Bobby auch mal was geschrieben, in dem subjektlose Herrschaft und so. Auf der anderen Seite hat er es dann aber doch mit den Kämpfen und mit dem Klassenkonzept. Und das ist dann halt was, wo er sich dann auf den Gramsci, wo er da manches vom Gramsci halt auch herzieht und so. Und wo das für mich halt irgendwie so paradox ist, also einerseits ist das ja schon so ein Aufklärungsdiskurs bei ihm auch, weil man, der tut sich ja auch, wer kundig ist, Georg und Elmar melden, auf den Bachelard und auf wissenschaftliche Revolutionen und auf solche Dinge beziehen, also so in seiner Interpretation der Methode des Kapitals. Und es ist ja durch und durch rational, ne? Und auch auf das Klassensubjekt, also irgendwie tut er sich ja auch. Und trotzdem hat er aber irgendwo so diese Kritik dieses humanistischen Subjekts dann eben mit drinnen. Und da sehe ich eben dann so einen gewissen Widerspruch. Jetzt nicht zu Althusser, leider, vielleicht. Ich hätte noch eine Frage zum Begriff der Relationalität und der Art und Weise, wie du das kritisiert hast. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du sozusagen das Formprinzip der Gesellschaft, die Dialektik von Wesen und Erscheinung, sowas wie einem gewissen Relationalitätsbegriff von Becker-Schmidt oder so ein rein relationistisches Verständnis von Geschlechtlichkeit gegenübergestellt. Ja, du hast das relationalistische Denken von Becker-Schmidt kritisiert in einer gewissen Weise und dagegen eine Dialektik von Form und Inhalt, Wesen und Erscheinung gesetzt. Ja. So. Und da ist jetzt meine Frage, hältst du den Begriff der Relationalität allgemein für nicht anwendbar in der Form von dialektischem Denken, in einer Form von einer Annäherung an eine gewisse Problematik, weil Relationalität ist ja doch ein wichtiger Begriff oder ein interessanter Begriff, der versucht halt eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit im abstrakt begrifflich darzustellen. Und inwieweit ist der Relationalitätsbegriff selbst, wie du sagst, formal logisch oder positivistisch? Weil Relationalität ist ja doch irgendwas, was in der formalen Logik gerade nicht verstehbar gemacht werden kann. Also gerade nicht Relationen und Prozessualität ist, glaube ich, was die formale Logik gerade, dafür wird hier kritisiert, dass das nicht darstellen kann. Und gibt sie meistens ja auch zu, dass, oder elaborierteren Versionen, wenn man so will. Also das Problem ist halt mit dieser Relationalität, ich meine, so wie die Becker-Schmidt das gemacht hat, ist das alles, also meiner Meinung nach schon formal logisch, weil sie packt es in Definitionen. Sie packt es in Definitionen und im Grunde genommen, ich habe schon Probleme mit dem Begriff der Relationalität, weil der halt einfach fürchterlich inhaltslos ist. Und weil es damit halt, da hängt halt einfach alles mit allem zusammen. Also, und so wird es dann halt auch da verwendet. Ne? Und das, finde ich, ist da schon ein Problem in dem Zusammenhang. Also ich sehe es nicht so mit dem, irgendwie mit so Verflechtungen, denke ich, müsste man irgendwie anders umgehen oder das müsste man sich halt noch einmal genauer überlegen, wie man die untersucht. Aber so dieser Begriff der Relationalität an sich, das ist ja auch ein irrer modischer Begriff mittlerweile. Ne? Das sagt einfach nicht viel aus. Also, und insofern weiß ich nicht, also ich weiß jetzt auch nicht, ob dir das langt, was ich jetzt da gesagt habe, aber so wie die Becker-Schmidt es auf jeden Fall macht, diese Bestimmung mit diesen Relata und sowas, das ist einfach, so kannst du kein Geschlechterverhältnis, das hat ja keinen Inhalt. Es ist ja inhaltslos. Und von daher gibt es eben so dieses Problem, dass das halt dann tatsächlich im Definitorischen hängen bleibt. Ne? Das gehört in den Kontext dieses Anti-Essentialismus und Antisubstantialismus oder dass man noch reine Relationalität irgendwie zu denken versucht, oder? Hat damit was zu tun. Also irgendwo, so wie die Gute und Axel Knapp das da bringt, irgendwo, das ist dann schon, also kommt, hat da schon ein nahe Verhältnis dazu. Aber was ist denn dir durch den Kopf gegangen? Mit der, inwieweit denkst du mit der Relationalität irgendwie, dass du den Begriff da nicht so verwerfen würdest oder so? Ja, also nein, davor mal abstrakte Annäherung an ein gewisses dialektisches Denken, also ein Moment von dialektischem Denken, muss man halt genau ausführen, natürlich inhaltlich sättigen und substanzieren, was man meint damit, aber da Relationalität an sich, Prozessualität sind ja alles immer solche Begriffe, die mit dialektischem Denken zusammengebracht werden in einer gewissen Form, ja. Das sage ich so nicht viel, aber es ist, in der Form hat es mich interessiert, weil ich das nicht ganz mitbekommen habe in deinem Referat, was du jetzt genau an Relationalität kritisierst, den Begriff an sich als unzureichend für was auch immer, für dialektische Theoriebildung oder die spezifische Version des, der Verwendung des Begriffs bei Becker-Schmidt zum Beispiel oder bei anderen in der feministischen Ich weiß gar nicht, ob der das, den Begriff hat, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ist das irgendwie so, wo das dann halt irgendwie dann wirklich in so Lehrformen dann halt irgendwie, dass irgendwelche Bereiche aufeinander einwirken oder irgend sowas, ne? Verstehst du so, und voneinander halt abhängen. Ne? Und das sind halt dann so Sachen, da kann man halt nicht viel damit anfangen. Also irgendwie, und das Problem ist halt dann schon auch so, das mit der Abstraktion, für mich hat halt so eine Abstraktion schon auch immer inhaltsgesättigt zu sein, weil das wäre für mich halt dann gerade irgendwo so das, wo dann das war, wo dieses Behrens-Zitat, ne, das ich gebracht habe, wo der Subjekt und Objekt, so wie du die Frage gestellt hast, wieder auseinanderfallen würde. Ne? Und da hätte es dann irgendwo sozusagen die Relationalität, dass halt das und das und das und das miteinander zusammenhängt und aufeinander einwirkt und das dann so ein Gesamtdingens ist, sozusagen als abstrakte Methode, sozusagen, die du dann auf den Inhalt unterschiedlich mit Inhalt füllen könntest. Ne? Und ich finde halt den Inhalt schon mal was recht Wichtiges. Also das nicht, der nicht irgendwie methodenunabhängig ist, sozusagen. Ja, vielleicht, um mich von diesen Problemen nochmal zurück zu meiner Frage gerade, also mit der Relationalität, das finde ich schon logisch, dass das nichts taugt, das steckt ja eigentlich schon in der Sprache, immer wenn diese ganzen Täten da kommen, also die Subjektivitäten und die Relationalitäten und so weiter, das ist ja schon in der Sprache eine Abstraktion, die nicht zur Dialektik hinführt, sondern das ist doch Rationalisierung der Akademie, die gerade davon wegführt. Also man hat irgendwann mal gelernt, Dialektik auch ganz wichtig, muss man sich mit befassen und Relationen spielen da eine Rolle, weil da gibt es irgendwie Beziehungen zueinander der Dinge, die sich widersprechen und so weiter. Da haben wir die Dialektik und das merken wir uns jetzt mal. Und auf einmal hat man dann Relationalitäten, also in einer Mehrzahl, in einer völlig inhaltlichen Unbestimmtheit, wo man auch gar nicht mehr weiß, ist da jetzt eine Gleichheit, also wie in der Wertform, ist es eine Unterordnung oder sowas, weil ist nur das Bezogensein an sich, also in dieser ganz seltsamen ontologischen, also es ist ja eine ontologische Sprache, die in diesen Täten irgendwie zum Ausdruck kommt. Und dass man damit nichts anfangen kann, finde ich ganz logisch. Also das ist, da soll man sich keine Hoffnungen machen, dass man dazu irgendwas Sinnvolles mitkommt. Aber um zu dem Problem von gerade zurückzukommen, da stelle ich mir die Frage, wie unterscheide ich das aber? Ich muss doch eine Erkenntnistheorie haben, also ich muss doch wissen, dass ich in meinem Denken, oder ich muss mir denken können, dass ich in meinem Denken eine solche Abstraktion vornehme, um entscheiden zu können, dass ich jetzt besser mal mit einer inhaltlich bestimmten Relation, also dass ich mir einen Kopf über eine inhaltlich bestimmte Relation mache, als über Relationalitäten als solches. Und erst dann komme ich zu dem Punkt, da kann die formale Logik tatsächlich nicht mit klar, also mit der inhaltlich bestimmten Rationalität, da hast du ja recht, mit dem Verdinglichten kann sie es wieder. Das heißt, ich muss doch das Immanente der Aufklärung, die das alles mal geleistet hat, in den idealistischen Erkenntnistheorien, das kann ich doch nicht bezeichnen als, wie du es gerade gemacht hast, als das ist auch noch immanent, sondern ich muss sagen, solange diese Gesellschaft so ist und es immer noch die gleiche Gesellschaft ist, die damals natürlich entwickelt worden ist in der Philosophie, solange ist das die Stärke dieser Aufklärungsphilosophie. Das ist nicht, also ich bin sofort, dass man da sich nicht positiv drauf berufen kann, unterschreibe ich sofort, aber dass ich selbst darüber hinausgehen will, ohne zu wissen, auf was muss ich denn meine Erkenntnis dann beziehen. Das erscheint mir ein wenig komisch und ich bin eigentlich nicht schlauer geworden. Also entweder, also du hast eigentlich so geantwortet, dass ich sagen würde, du meinst das, was ich unter Negativität beschreiben würde, dann ist, glaube ich, alles gut. Oder fehlt irgendwie am Ende bei dir dieses Moment, also dieses, ich kann auf mein eigenes Denken reflektieren. Und in Bezug auf die Abspaltung wäre das dann, glaube ich, eine Rettung des Postmodernen ein Stück weiter, als du es gemacht hast. Weil da es ja nicht um das, ich muss die Erkenntnis unterscheiden können, geht, sondern es geht da ja erstmal um, ich muss überhaupt mich theoretisch, praxis, wissenschaftspolitisch und so weiter dafür einsetzen, dass sowas wie Körper, weibliche Betätigung und sowas überhaupt als theoretischer Gegenstand anerkannt ist. Also da, also ein Großteil der Begeisterung für diese postmoderne Sprache kommt ja daraus, meines Erachtens, dass das damit irgendwie geht. Und ich glaube, den Schritt muss man noch mitmachen. Jetzt weiß ich auch wieder nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Also auf jeden Fall irgendwie, ich brauche irgendwie meiner Meinung nach in dem Sinn keine abstrakte Erkenntnistheorie, um zu wissen irgendwie, was ich jetzt, ob meins richtig ist oder falsch ist. Da hast du ja wieder mit der Erkenntnistheorie dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis hergestellt. Und ich denke, es kommt ja darauf an, dass, also da bin ich auch der Meinung vom Apostol, der kann das, hat es recht gut formuliert, kann ich jetzt nicht irgendwie so gut wiedergeben, aber dass sozusagen du dieses Denken dann oder diese Denkformen dann, dass die irgendwie sozusagen ganz eng irgendwie mit dieser Konstitutionsproblematik des Kapitalismus zusammenhängen und dass du jetzt nicht eine eigene Erkenntnistheorie sozusagen brauchst, sondern da musst du diesen Konstitutionsprozess untersuchen. Und das ist ja das. Das ist meine, also darum geht's meiner Meinung nach. Und ich denke da jetzt nicht, dass ich da noch eine extra Erkenntnistheorie brauche, irgendwie so eine Art irgendwie dialektische Methode oder sowas, ne, wo die dann irgendwie äußerlich da gegenübersteht und wo ich dann da das irgendwie mit Schaubildern an die Wand malen kann oder irgend sowas und das dann zusätzlich zum inhaltlich unabhängig vom Inhalt sozusagen sein kann, sondern du kannst dich da nicht wohlfühlen, du musst diese Spannung aushalten. Irgendwie, und dieses Fundament, das du jetzt so willst, dieses Erkenntnistheoretische, das geht nicht, weil es ist so ungemütlich, das ist ja das Niemandsland, das ist diese Spannung und diese Widersprüchlichkeit und das kann man eben gerade auch gut vom Adorno lernen, dass man sowas nicht immer auflösen kann. Ja, zwei Sachen. Ich wollte mal kurz auf diese Diskussion Relationalität eingehen. Also ich glaube, Vermittlung und Vermitteltheit und Relationalität sind durchaus verschiedene Sachen. Also die Frage, wiefern das eine extrem das andere aus sich heraus notwendig impliziert, ist ja im Relationalitätsbegriff gar nicht gesagt. Erstmal, da geht es einfach um eine abstrakte Verwiesenheit von zwei Sachen. Die andere Sache, Christoph, mit dieser Aufklärung, mir ist immer nicht so ganz klar, was heißt denn da, da wird etwas notwendig gedacht und das kann man mitnehmen oder darauf aufbauen. Also natürlich sind es objektive Gedankenformen, notwendig objektive Gedankenformen. Das liegt aber nicht sozusagen in der Leistung der Aufklärungstheoretiker, dass sie diese notwendig objektiven Gedankenformen produzieren, sondern es liegt sozusagen in der gesellschaftlichen Verfasstheit, dass es sowas wie objektivierte Gedankenformen gibt. Ja. Und da ist mir nicht ganz klar, inwiefern ich jetzt sage, was weiß ich, Kant, Hegel, die haben es halt alle mit ihrer Zirkulation und eben auch dann entsprechend den Ideologien. Da ist so für mich eher so, dass gerade auch in der Erkenntnistheorie eher ein Zusammenhang verschüttet wird, von Vermitteltheit auch verschüttet wird, als dass es sozusagen ein erster Schritt hin zu einer dialektischen Theorie ist. Also ich würde tatsächlich sagen, das Resultat der Aufklärungsphilosophie verschüttet den Problemzusammenhang mehr oder weniger bewusst, anstatt einen ersten Schritt zu seiner Freilegung darzustellen. Darf ich was sagen? Naja, was mir jetzt da noch einfällt, also so ganz unabhängig jetzt von so erkenntnistheoretischen Fragestellungen mit der Relationalität, was du angesprochen hast, Georg, das ist halt so, ich meine, so diese ganzen Intersektionalitätsgeschichten irgendwie, die haben es ja immer recht so mit dieser Relationalität. Ja, die Bäckerschmidt, die knapp irgendwie, also explizit. Und da hast du nun so dieses Problem, da wird halt dann Rasse, Klasse, Geschlecht, das wird halt dann relational zueinander gesetzt, ne, als Verhältnisbestimmung. Ne? Und da kommen jetzt auf einmal irgendwo halt dann natürlich Leute her, die sagen, also Rassismus irgendwie, das kommt ja da gar nicht mehr vor, das wird untergebuttert. Dann habe ich das auch schon von der Klassenkategorie, ja, das wird ja da total untergebuttert. Ne? Und irgendwie, also ich würde sagen, dass da auch Sexismus untergebuttert wird. Also so die. Und ich denke halt, das ist wirklich ein Problem irgendwie, dass du dann halt letztendlich inhaltlich auch werden musst. Weil wenn du da nicht inhaltlich wirst, ne, dann ist es für den Arsch. Also, und insofern denke ich, kannst du da auch nicht irgendwie mit der Relationalität so ein bisschen so freischwebend. Also das will ich dir jetzt nicht unterstellen, ne? Aber ich finde es halt irgendwie schon wichtig, ich meine, weil ich nämlich irgendwie in diesem Differenzenbuch von mir, da habe ich irgendwie ganz lange Kapitel drin, irgendwie so, wo ich rassistische, also Theorien des Rassismus, Theorien des Antisemitismus und so weiter irgendwie da halt inhaltlich ausgebreitet habe, wo manche Leute dann gesagt haben, na ja, das ist ja bloß irgendwie so eine Kompilation oder irgend sowas. Aber mir ist es ja darum gegangen, tatsächlich diesen einzelnen Gegenständen auch gerecht zu werden. Und nicht einfach irgendwo bloß eine Verhältnisbestimmung herzustellen. Ja, gut. Ja, also wenn es jetzt keine Worte mehr gibt, dann denke ich, immer. Machen wir.